Ja, meine Damen, ich begrüße Sie herzlich zu dem ersten Teil von der anderen Hälfte oder dem zweiten Teil von dieser Hälfte. Ich freue mich sehr, mit ein paar Sätzen Rudolf zur Lippe Ihnen vorstellen zu können, der den ersten Programmpunkt heute Nachmittag machen wird. Er ist 1937 in Berlin geboren und bezeichnet sich selbst in verschiedenen, vielleicht von ihm autorisierten wie nennt man das? Personenbeschreibungen in Büchern. Als Schüler von zwei Personen, mindestens von zwei Personen, was viele derjenigen, die sich Adorno sehr verbunden fühlen, immer mit einem gewissen Kopfschütteln vielleicht zu starke Worte, aber mit einer gewissen Irritation behandelt haben, nämlich Karl Fried, Graf Durkheim und eben Theodor W. Adorno. Er hat Verschiedenes studiert, die Rechtsstaats- und Wirtschaftswissenschaften, die Geschichtswissenschaften, die Kunst und natürlich die Philosophie. Als ordentlicher Mensch hat er auch etwas im praktischen Bereich des Geistes getan. Er war lange Jahre, glaube ich, bei Profilen, Lektor. Er stand mittelbar auf der Bühne, also du hast auch Bühnenerfahrung, und ist nach einer Dissertation etwa um 1969 nach Frankfurt gekommen und hat sehr schnell Zugang zu Theodor W. Adorno gefunden und beschloss, eine Habilitationsschrift zu schreiben, die dann nach dem Tod von Adorno fertig wurde und publiziert wurde. Diese Habilitation ist meine eigene erste Begegnung mit Rudolf zur Lippe gewesen. Damals war ich noch Student in Münster und wir waren nach dem Tode von Adorno in Münster sehr interessiert, ein relativ großer Zirkel. Was sind denn die Texte, die nach Adorno interessant sind? Und diese zweibändige Naturbeherrschung am Menschen war dann ein Geheimtipp, der dazu führte, dass eine Gruppe von 20 Studenten in diesen Büchern gelesen haben, in der katholischen Studentengemeinde. Und das ist insofern merkwürdig, als es da um Dinge geht, die auf den ersten Blick sehr merkwürdig erscheinen. Nämlich im ersten Band geht es um die Körpererfahrung als Entfaltung von Sinn und Beziehungen in der Ära des italienischen Kaufmannskapitals und im zweiten Band um die Geometrisierung des Menschen und Repräsentation des Privaten im französischen Absolutismus, wo man sehr viel unter anderem über das Ballett erfährt. Er ist dann bekannt geworden durch einen, kann man das nennen, Bestselleraufsatz, möglicherweise mit gehörigen Missverständnissen, objektiver Faktor Subjektivität, der im Kursbuch erschien, der auch sehr viel gelesen worden ist und der von manchen missverstanden worden ist als die Abkehr sozusagen von kritischer Theorie hin zum Subjektivismus. Sie erinnern sich, in den 70er Jahren wird die Psychologie ja wieder nobilitiert. Er hat dann einige Jahre den heute Morgen schon zitierten Turm bewohnt und sich dabei dadurch fit gehalten, dass er die notorisch überfüllten oder nicht gehenden Aufzüge bis zum 24. Für Seminare 22, fürs Büro 17. 17. Stock, das Treppenhaus rauf und runter gelaufen ist. Er wurde dann 1974 Professor für Ästhetik an der Universität Oldenburg, wo er bis zu seiner Emeritierung vor anderthalb Jahren gelehrt hat. Er war und ist Teilzeitprofessor, sowas gibt es, wenn man das übersetzt in gängiges Vokabular, Gastprofessor an der Wittenherdecker Hochschule, hat von 1990 an die eine große Resonanz findende Karl Jaspers Vorlesung zu Fragen der Zeit in Oldenburg durchgeführt, was ihn in die Lage versetzte, dort in diese flache Landschaft Menschen zu bekommen, die einen weltweiten Ruhm besitzen. In Oldenburg selbst hat er sich um Anthropologie und Ästhetik gekümmert und ein Buch dann veröffentlicht, Erstauflage war 1987, Sinnenbewusstsein, Grundlegung einer anthropologischen Ästhetik und parallel dazu eine Zeitschrift, eine wunderbare Zeitschrift herausgegeben, Poesis, praktisch-theoretische Wege ästhetischer Selbsterziehung. Und Sie können sich denken, dass dieses Wort Selbsterziehung natürlich für einen Pädagogen ein Signalwort war, das große Aufmerksamkeit erweckte. Ein sehr eigensinniges Projekt, Man muss hoffen, dass es mit dem Projekt weitergeht. Heute lebt er in Rude bei Oldenburg und in Berlin. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist und bin gespannt auf das, was du mit uns anstellen wirst. Ich bedanke mich für die Einladung, vor allen Dingen für die Organisation dieses Anlasses, auch in dieser Form, und bei Ihnen, dass Sie zunächst jedenfalls die Absicht zu haben scheinen, mit mir einige Gedanken zu bewegen. Die Arbeitsform dieses Kongresses hat mich dazu gebracht, nach zwei entgegengesetzten Seiten von der mir gewohnten Form von Beiträgen zu Symposien und Kongressen abzugehen. Ich werde am Schluss einen etwa halbstündig vorzutragenden, ausformulierten Text Ihnen vorlesen, um in einer geordneten und wohlformulierten Weise einige Dinge zueinander zu führen. Ich werde zunächst aber einfach den Versuch machen, mit Ihnen einige Stichworte, die wie die Stationen einer Seekarte verstanden werden könnten, anzuschauen und miteinander in Beziehung zu setzen versuchen. Ich muss zu diesem Vorhaben sagen, im Anschluss an den Einführungsvortrag, natürlich geht es auch da um Auseinandersetzungen mit dem, was uns Metaphysik heißt, aber doch in einer anderen Weise, denke ich, und in einem anderen Zeitabschnitt. Vielleicht gehört dazu, dass meine Biografie schon immer nicht recht den Regeln der Kausalität zu folgen vermochte, sodass ich nicht erst nach Frankfurt gekommen bin, dann mich Adorno genähert habe und dann eine Habilitation bei ihm anfing, sondern es war umgekehrt. Aber das darf einen nicht zu sehr irritieren. Zu meiner Emeritierung, von der Sie gerade gehört haben, hat die Dekanin uns mitgeteilt, ich sei der einzige Professor der Universität Oldenburg, der eher berufen wurde, als er sich beworben hat. Und das war nur die halbe Wahrheit, denn ich habe mich, wie sich herausstellte, offenbar nie beworben. Erlauben Sie mir also diese etwas unordentliche Biografie mit Ihnen fortzusetzen, indem ich den Versuch mache, mit Ihnen gemeinsam Fragen der Ordnung des zueinander sich Ordnens einer Reihe von Begriffen zu überlegen. Ich habe, als ich nach Frankfurt zurückkam heute Nacht und heute mich hier bewegte, in Erinnerung an das alte Seminar noch an der Senckenberg-Anlage, dann das Institut in der Dantestraße für die Philosophie und andere Stationen, ein bisschen zurückgedacht und habe mich gefragt, da ist eine andere Stimmung, wie könnte ich die bezeichnen? Was hat sich in diesen 30 Jahren, grob gesagt, vielleicht greifbar verändert? Greifen kann ich es nicht. Es ist etwas Atmosphärisches. Im Anschluss an den Einführungsvortrag von Schweppenhäuser, den ich wieder in seiner Intensität sehr bewundert habe, habe ich mir gesagt, wir leben doch inzwischen in einer Entfernung von dem Pathos der Negativität. Der Begriff der Negativität hat, ich denke allerdings, aus zwei entgegengesetzten, nebeneinander sich entwickelnden Gründen an Faszinationskraft, möchte ich mal sagen, verloren. Keineswegs an Bedeutung und argumentativer Kraft. Und das hängt damit zusammen, dass wir uns doch in diesen Jahrzehnten auch wieder auf höchst ambivalente Weise, ich glaube, das hat der Vortrag von Schweppenhäuser auch deutlich gemacht und deutlich machen wollen, auf ambivalente Weise entfernt von einer Kerntradition der abendländischen Kulturen, muss ich jetzt sagen, nämlich der Suche und der Fixierung auf ein Absolutes. Nicht gut? Es ist ja an sich nur für dieses Bändchen. Ne? Vielleicht könnten wir überhaupt das Saalmikrofon abstellen. Geht das? Ich glaube, machen wir es. Gut, ich gehorche. Also Entfernung von dem Pathos der Negativität. Ich glaube, dass das eine atmosphärische Mitteilung ist, die uns aus den Texten und ganz besonders aus der Erinnerung oder dem Wiederhören in Aufnahmen auch der Rede von Adorno bewegt. Ein Pathos der Negativität, von dem wir uns entfernen, im gleichen Maße vielleicht, indem wir uns von diesem Absoluten entfernen, auch damit von Fixierungen auf so etwas wie die Vorstellung, dass es immer eine Substanz geben müsse, zu der das Übrige dann als Akzidenz zu bestimmen sei. Also ein Festes haben zu wollen, an dem sich, was man nicht greifen kann, dann irgendwie angliedern lässt, statt doch viel mehr bereit zu sein, Konstellationen als solche, so wie sie ja Adorno gerade auch mit Walter Benjamin uns zu denken und zu erfahren gegeben hat, noch stärker als selber diese Entitäten, wenn wir sie so mal nennen dürfen, zu begreifen und eben nicht in die alten kausalistischen Prinzipien wieder zu zerlegen. Ich glaube, da ist mehr Übung drin. Ich werde am Schluss dieses Teils mit Ihnen auch nochmal die Probleme eigens deutlich zu machen versuchen. Eines lässt sich sicher mit dem Begriff von konstruktiv. Also, wo waren wir? Konstruktion. Konstruktivismus, Dekonstruktivismus. Nein, Konstellation. Ja, aber ich war schon eins weiter. Aha. Das geht manchmal ganz schnell. Als eine Ambivalenz, diese Bereitschaft aufzugeben, sich an festen Strukturen festhalten zu wollen, zu fixiert zu sein auf Substanzen, auf Identitäten, auf absolute Positionen. Ich denke, dass im Konstruktivismus, im Dekonstruktivismus möglicherweise interessante Möglichkeiten verborgen liegen oder auch gelegentlich schon entdeckt werden, dass aber gleichzeitig natürlich die Aufgabe von so etwas wie einem Ort des Bewusstseins in den einzelnen Individuen oder auch in dem Gesamt einer Gesellschaft, ihrer Gruppen oder gar der Menschheit eine äußerst gefährliche Tendenz ist. Dazwischen bewegen wir uns. Wir haben ja offenbar sowieso eine große Erfahrung in der europäischen Geistes- und Alltagsgeschichte angesammelt, zwischen einem Fehler durch den entgegengesetzten abzulösen und das für Fortschritt zu halten. Ich wurde gefragt vor ein paar Monaten, als ein Interview mit mir im österreichischen Rundfunk gemacht wurde, ein längeres, sodass auch noch Zeit am Schluss für eine nicht vorgesehene Frage war: Ach, es ist doch dieses Adorno-Jahr, Sie sind doch Schüler von Durkheim und Adorno. Wie stehen Sie heute zu Adorno? So eine Frage hat man nicht sehr gern, aber wenn schon, dann besser unvorbereitet. Und deswegen wiederhole ich, was ich spontan auch ganz gerne gesagt habe. Ich habe gesagt, ich glaube, sicher zu sein, dass die ganz eindeutige Rückbindung seines Denkens und seiner Sicht an die bürgerliche Kultur des neuzeitlichen Europa etwas ist, das ich jedenfalls nicht verlassen, aber doch in Wesentlichem auch hinter mir lassen möchte. Das hängt natürlich mit meiner schon damals irritierenden Biografie zusammen, dass ich eben erst zu Durkheim und dann zu Adorno gekommen bin, also erst den Zen-Traditionen Japans begegnete und dann der kritischen Theorie, was mich nicht gehindert hat, beiden, ich glaube, zwar eine aufsässige, aber eine Treue zu bewahren, die auch in wichtigen Punkten sich ganz gut trifft. Aber in diesem Punkt würde ich sagen, habe ich mich wesentlich für die Weite der Kulturen in der Welt, und damit meine ich nicht nur die, die man gerne Weltkultur nennt, entschieden. Ich denke, dass wir das auch heute tun müssen, einfach, weil wir andere Kulturen schon, um ihnen ein bisschen Hilfe bei ihren Überlebenskämpfen wie unsere eigenen angedeihen zu lassen, etwas besser kennen sollten. Aber auch, weil ich mit denen, die so etwas vor 200 Jahren offenbar leider erst für unsere Gegenwart entworfen haben, einig bin. Ich denke insbesondere an Humboldt, Wilhelm insbesondere und Goethe mit seinem Weltliteraturentwurf und Humboldt mit dem Menschheitsentwurf, dass es eine Art Menschheit zu leben geben muss, in der Menschheit besteht, sich entfaltet eigentlich erst in den wirklichen Begegnungen der wirklichen Menschen aus ihren Kulturen heraus und in ihren Kulturen, aus einer Neugier, ja geradezu aus dem Bedürfnis nach der Ergänzung, um das, was den anderen möglich geworden ist, als Weltdeutung und Lebensverständnis. In diesem Sinne, Menschheit zu verstehen, wäre ein wirkliches Projekt, das parallel zu, die Parallelaktion, würde Musil sagen, zu der Globalisierung als eine menschliche Dimension vielleicht auch geeignet wäre, irgendwo Einhalt zu gebieten. Ich habe also gesagt, nur Europa und nur Europa der bürgerlichen Kultur der Neuzeit ist mir zu eng. Bei allem, was ich ihr gerne weiter verdanken möchte. Und das Zweite, was ich sagte, war: Für mich ist, und ich glaube, das ist auch heute Morgen eigentlich das der Grundton gewesen. Der Begriff des Nicht-Identischen, der große Gedanke von Adorno, der ja auch durch vieles, wo er nicht wörtlich auftaucht, hindurchklingt. Das Nicht-Identische als eine Selbstkritik an begrifflichem Arbeiten, weil die Begriffe eben nur bis an die Dinge heranführen können, aber nie sie, wie man so gerne sagt, wie den Pudding an die Wand nageln können, aber eben auch nicht auf diese Anstrengung des Begriffs zu verzichten, soweit wie begriffliche Klärung überhaupt denkbar ist, sie sich abzuverlangen. Diese doppelte Spannung ist, glaube ich, genau das, was im Grunde auch in den philosophischen Schulen der letzten Jahrzehnte nicht mehr ein Pathos ausgemacht hat wirklich, aber doch ein Leitmotiv geworden ist, wenn ich an die Differenzphilosophie denke. Der Begriff der Differenz hat ja auch nur einen Sinn, wenn er in einem Vergleich einen Hintergrund findet. Differenz heißt das Besondere vor der Definition zu retten. Der Begriff hat ja dann bei Adorno auch die Formulierung gefunden, Primat des Objekts. Solange wir etwas zum Objekt machen, glaube wir alle zweifeln nicht daran, dass Adorno mit den Objekten, denen der Primat zu erkennen und einzuräumen ist, in allererster Linie die Menschen und die Gesellschaften gemeint hat, die wir zum Objekt unserer Herrschaft und unserer Erkenntnis machen, aber natürlich eben auch aller anderen möglichen gegenüber. Die Einheit, die sich durch das Werk der kritischen Theoretiker insgesamt zieht, scheint mir eben zu sein, dass sie dieses gegen die Herrschaft in der Geschichte und der Gesellschaft parallel, vielleicht sogar analog oder homolog durchzuführen versuchen, mit der Kritik an einer entsprechenden definitorischen Beherrschung in der Erkenntnistheorie. Auf diesen beiden Ebenen scheinen mir die Autoren der kritischen Theorie insgesamt diese Kritik durchzuführen und damit auch etwas aufrechtzuerhalten, das der Gegenwart außerordentlich verloren gegangen zu sein schien, solange die Herrschaft der analytischen Philosophie so eindeutig sein konnte. In der analytischen Philosophie sehe ich kaum irgendwo noch einen Bezug auf die Lebenswelt, außer dass sie eben für irgendwelche Beispiele, was man wie benennt, herhält. Und durch dieses Nicht-Benennen der Lebenswelt wird die vorhandene Welt und ihre Verhältnisse werden damit affirmativ bestätigt. Damit hat sich Erkenntnistheorie grundlegend abgekoppelt von einer Teilhabe, einer denkenden und engagierten Teilhabe am Geschichtlichen. Das kann man also auch wieder lernen bei Adorno. Und ich meine, dass niemand bisher radikaler das Nicht-Identische, den Primat des Objekts vertreten, in differenzierter an den verschiedensten Materien durchgearbeitet und vorgeführt hat als Adorno. Nun ist ein Gegenbegriff zu der Herrschaft durch die Definition, durch den Begriff, durch die Identifizierung der der Mimesis. Mir scheint, dass wir da sehr viel aus dem Adornoschen Werk gerade, eben aus diesem Werk des Ästhetikers und noch mehr des Musikers selber, aufnehmen und lernen können, dass wir aber auch gerade in der ästhetischen Dimension sehr weit, sehr viel weitergehen können mit den Bemühungen, Mimetisches in die Zusammenhänge unseres Denkens und auch unseres Handelns aufzunehmen. Das hängt in meiner Wahrnehmung damit zusammen, dass eben die auch heute Morgen schon apostrophierte Unterdrückung, Missachtung, Verdrängung der Sinne und des Sinnenhaften in diesen 3 Jahrzehnten eine Revision erfahren hat. Eine durchaus wiederum ambivalente Revision. Als ich mich zu Beginn der 70er Jahre einsetzte für ein Leibphilosophieren, für eine Sozialgeschichte des Leibes zugleich, da habe ich mir das anders vorgestellt, als was da heutzutage als Körperevent vom Studio bis zur Massenveranstaltung in Szene gesetzt wird. Und habe mir auch nicht träumen lassen, wie rasch, wie geschickt da Werbung und Reklame ein gewaltiges Ausbeutungspotenzial entdecken würden. Andererseits bin ich doch sehr beeindruckt, wie viel an Sensibilität inzwischen nicht mehr von vornherein in allen unseren Kontexten der Gesellschaft tabuisiert ist und wie viel doch sich an dieser oder jener Stelle im Individuellen, aber gelegentlich eben doch auch in öffentlichen Situationen hervorwagt. Aber Sie werden mich dabei jetzt nicht auf die Love Parade festlegen. Ich habe die Ambivalenz, glaube ich, deutlich genug betont. Aber wir haben Gelegenheit genug, auch im Sinne dieses letzten, ich glaube, großartigen Entwurfs von Adorno für soziologische Theoriebildung und Forschung, da weiterzugehen, das, was er Mikrologie nannte. Er hat ja in der letzten Phase seines Denkens und Wirkens eigentlich mehr am Rande dieses Modell vorgestellt, zusammen mit Ursula Jährisch mal auf dem Soziologentag, und gesagt, das, was wir in der Gesellschaftstheorie im Großen kritisch zu untersuchen haben, begegnet uns doch im Niederschlag an den Individuen und in dem Alltagsleben von uns allen wieder. Wir müssen nicht immer in der Gesamtkategorie denken, sondern wir können eben auch da dem genauso kritisch nachgehen, wo sich Leben heute zu erhalten, durchzuhalten, eben doch auch zu artikulieren, zu sich und zum anderen finden, versucht. Ich denke, dass aber eben gerade der Blick auf Erfahrungen anderer Kulturen uns in dieser Dimension, wenn sie denn nicht durch irgendwelche Eventmanager für Schnellschussaktionen importiert wird, stärken können. Ich glaube, da kommt uns manches zu. Ich selber denke, dass der Begriff der Übung zum Beispiel etwas ganz Zentrales werden kann gegenüber dem, was in Europa unter diesem Begriff verstanden wurde, wenn Andreas Gruschka sagte, eben das Buch über die Geometrisierung des Menschen hat eben auch einen wesentlichen Teil über das Ballett, dann vor allen Dingen deshalb, weil es auch einen wesentlichen Teil über das Militär hat und beide die gleichen Prinzipien des Exerzierens ausgebildet haben. Das Exerzieren, der Exerzierplatz, der Truppenübungsplatz hat eben überhaupt nichts zu tun mit der Übung, in der jedes Mal neu das, worum es geht, aufgenommen wird, jeden Tag aus der Situation des Tages und aus der Entwicklung der eigenen Begegnung mit dem eigenen Leib, mit der Schwerkraft, mit der Umgebung, mit der Luft, mit dem Rhythmus, etwas anders erfahren, etwas anders empfunden wird. Die Übung als ein Wiederholen von Gegenwart in die geschichtlich vernutzte Landschaft der Curricula. Auf diesem Wege gab es eine interessante Station zur Zeit Adornos, die ihm, soweit ich weiß, nicht sehr viel Freude gemacht hat. Ich denke an John Cage. John Cage hat einen Begriff geprägt, der Celebration heißt. Schwer zu übersetzen, weil es so ähnlich wie zelebrieren klingt. Und das ist natürlich nicht gemeint, dieses verschnörkelte Vorführen. Sondern es geht darum, aus dem kleinsten Ereignis, das wirklich Ereignis ist, so etwas zu machen wie das, was wir einmal Fest genannt haben. In diesem Sinne, Celebration. Es wird von Metzger ein Gespräch mit Cage berichtet, in dem der Metzger sagt zu ihm, hier geht eine Tür auf und zu, ich bin gerade da hereingekommen, ist denn das Kunst? Und John Cage antwortet, if it is celebrated, it is art. If it is not, it is not. Eine natürlich etwas provokativ rätselhafte Formulierung, die aber ebenso auf eine Ambivalenz wieder hinweist, wie viele andere Dinge, die wir schon anzuschauen hatten. Es ist ja ganz offensichtlich, dass wir, und darin sehe ich die Spuren der Hoffnung, sich begründen, in unserer Gegenwart eben es mit zwar immer stärker zugespitzten, aber doch mit großen Ambivalenzen in verschiedenen Richtungen zu tun haben. Also Celebration wäre, würde ich denken, eine erstens Technik, eine Spanne, ich möchte nicht sagen eine Zeitspanne, weil zu dieser Zeit immer auch ein Ort und die Menschen gehören, die das tun, also ein lebendiger Kontext. Ein beziehungsweise gegenüber dem Übrigen ausgegrenzt wird, mit dem Versuch, Bedingungen dadurch zu schaffen, dass sich etwas ereignen könnte, das auch nicht geplant werden kann, also eine Übung stattfinden kann. Ich hätte mir gewünscht, dass ich gerade an diesem Gedanken weiterarbeiten könnte, hier in einem Wechselgespräch mit meinem Freund Christian Ofenbauer, der als Komponist und als ästhetischer Theoretiker vielleicht derjenige ist, der Mensch ist, den ich erkenne als den intensivst an Adorno anschließenden ihn am intensivsten kennenden und übertragenden auch in sein kompositorisches Werk. Ich bin mit Ofenbauer dabei in der Form einer Kladde, die wir mal der eine, mal der andere in die Hand nehmen, um etwas aufzuschreiben und dann der andere, den anderen kommentieren zu lassen. Eine Musikästhetik zusammenzutragen aus einer Fülle solcher Einzelbetrachtungen. Was Celebration aus der kompositorischen Theorie und Praxis bedeuten kann, wie es zu dem, was dem vielleicht in einer jeden Biografie entsprechen kann als Übung, wie das im Verhältnis zueinander steht, das auszuloten, ist ein Vorgang, der in unserem Wechselgespräch natürlich sehr viel mehr an Deutlichkeit gewinnt, als ich das jetzt durch die Berufung, das Aufrufen dieses Stichworts hier bewirken kann. Die Frage ist, ob so etwas wie Celebration schon ausreicht als Begriff für das, was bei Adorno ja doch Setzung heißt und auch heißen muss. Die Frage, wo bleibt die Strenge und die Unerbittlichkeit, die Unnachgiebigkeit des Denkens gegenüber sich selbst, die ja die Bedingung dafür ist, dass der Primat des Objekts tatsächlich zum Tragen kommen kann. Denn die Objekte auf einen Schild zu heben, sie zu loben, sie zu feiern, in dem Sinne des Zelebrierens, das wäre ja genau die Verdinglichung und genau die abschließende Vergeudung, die verhindert werden muss. Also Strenge ist ja absolut notwendig. Ich frage mich, wie wir dazu stehen, damit leite ich eigentlich schon über dazu, dass wir auch in ein Wechselgespräch hoffentlich miteinander darüber kommen. Die Frage für mich ist, sind wir nicht am Ende der Metamodelle? Das Metamodell schlechthin für mich in der Erkenntnistheorie ist die Formel, nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis zu fragen. Es gibt eine große Reihe von sehr interessanten Untersuchungen, die mir alle als Demonstration dafür dienen könnten, dass unter der theoretischen Fragestellung in dieser Weise der Gegenstand letzten Endes verschwindet. Es wird nämlich nach der Rekonstruierbarkeit der Möglichkeit der Erkenntnis und damit des Gegenstandes selber gefragt. Die Gegenstrategie heißt dann, dem Gegenstand sich zu widmen, das, was offenbar möglich ist, überhaupt erst einmal anzuschauen. Und das wäre in den Begriffen der philosophischen Terminologien gesprochen, die vielleicht ganz neue Anstrengung, eine wirkliche Phänomenologie zu entwickeln. Dass die Phänomenologie ganz nah an diesem Modell der Mikrologie ist, von dem ich eben gesprochen habe, ist, glaube ich, offensichtlich. Mikrologie muss ja sich auf eine sehr eingehende und sehr genaue Anschauung ihres Gegenübers zunächst einmal konzentrieren, und dabei können natürlich nicht nur begriffliche Einordnungen stattfinden, sondern dabei müssen auch ganz andere Dimensionen der Wahrnehmung, die wir von der Mimesis hernehmen, entfaltet werden. Aber ich denke, dass wirkliche erfüllende, ihrem Gegenüber würdige, ihres Gegenübers würdige Phänomenologie noch nicht alles sein kann. Ich rechne zu solchen Entwürfen durchaus, was wir bei Kafka finden, aber auch was wir bei Alexander von Humboldt finden. Doch ist dann immer die Frage, und wie greift nun da unser Denken ein? Wie kann es sich dazu verhalten? Wo findet es Ansatzpunkte? Wie sind unsere Setzungen dazu noch einmal in ein Verhältnis zu bringen? Einfach verzichten möchte ich nicht darauf. Also, ich sagte, am Ende des Absoluten, um Ihnen das mit einem einfachen Beispiel zu erläutern, will ich noch auf die Disziplin der Hermeneutik eingehen. Mit einem Stichwort. Ich meine, dass die Ableitung der mindestens deutschen Tradition von Hermeneutik von Schleiermacher einen Haken hat. Auch Gadamer hat kritisch angemerkt, dass da die Gefahr angelegt ist, verstehen und besser verstehen, so zu handhaben, dass man im Grunde doch den Versuch macht, nicht verstehen auszuschließen. Dazu gibt es ein hübsches Bonmot, ich glaube von Bons, der gesagt hat, jetzt haben wir noch die Sozialwissenschaften, die Hermeneutik entdeckt, da ist Hellhörigkeit angebracht. Was machen die eigentlich? Na, das geht ungefähr so vor sich. Zwei Soziologieprofessoren unterhalten sich über das Verstehen und der eine sagt, ja, Verstehen heißt doch, dass wir eben uns bemühen, besser zu verstehen. Ja, sagt der andere. Und ich verstehe ja besser, womit wir zu tun haben, als Sie. Und dann sagt er, das kann ja sein, aber jedenfalls verstehen wir beide besser, womit wir es zu tun haben, als die Leute selber. Das ist die Karikatur dessen, was natürlich mit Hermeneutik nicht gemeint sein kann, die aber in der schleiermacherischen Tradition nicht ganz ausgeschlossen ist und ich glaube aus einem ganz bestimmten Grunde, den ich hiermit vielleicht beleuchten kann, das Gegenmodell finde ich eben in dieser Menschheitsvorstellung von Wilhelm von Humboldt, der gesagt hat, Verstehen ist immer mit Nichtverstehen verbunden. Das ist auch, was Gadamer meint, wenn er sagt, wenn wir uns um eines Verstehens willen miteinander zusammentun, dann ist die Verständigung, in der das vor sich geht, immer noch wichtiger als das, was als ein Verständnis hinterher vielleicht dabei herauskommt. Dieser Vorgang, dieser Prozess gelingt nur dann, wenn wir radikal jedes Absolutum fahren lassen. Ich möchte es noch an einem Detail deutlicher werden lassen. Ich war in den vergangenen Jahren mehrfach in Indien gebeten zu dem 100-jährigen Todestag des großen deutschen Indologen, den hier niemand kennt, Max Müller, zu sprechen, der eigentlich der Begründer der komparativen Religionswissenschaften ist. Wie hat er das gemacht? In seinen älteren Jahren, nachdem er dann anfing, das zu systematisieren, was zunächst ein großartig entdeckendes und leidenschaftliches Verstehen gewesen war, oder Aufnehmen wenigstens, hat er diese Komparativität entwickelt. Ein Schlaglicht darauf wirft ein Brief, den er an indische Freunde schreibt, die eben zu seinem Kummer noch nicht ganz christlich geworden sind, aber er hofft es immer. Den sagt er, I regard you as equals. Als ich diese Stelle gelesen habe, habe ich einen Schock gekriegt. Und habe mir gesagt, verdammt nochmal, so einen Brief würde ich ja nicht gerne kriegen. Was denkt der sich eigentlich? Was geht da vor? Und dann wurde mir klar, dass noch diese ein, zwei Generationen früher, Humboldt, Goethe, die überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, eine Vorbedingung für Verstehen zu fordern. Nämlich die, dass der andere gleich sei. Damit ist bereits eigentlich der hermeneutische Prozess blockiert. Und so ist es ja auch in der Pädagogik vielleicht gelegentlich. Also da werden wir ja von dir hören drüber. Aber ich glaube, wir sind uns da nicht fremd. Das ist ja nun etwas, was unter den Zeichen der auch martialischen Form von Globalisierung eine ganz außerordentliche Aktualität noch einmal neu bekommt. Darauf wollte ich gerne hinweisen. Und dass Humboldt und Goethe von jeglicher Vorbedingung abgelassen haben, hängt zweifellos, ohne dass das irgendwo bei Ihnen meines Wissens so zum Ausdruck gebracht wäre, extra damit zusammen, dass sie beide sich von zumindest jeder christlichen Theologie, aber auch weitgehend von der christlichen Lehre, wenn auch nicht von christlicher Gläubigkeit, abgewandt haben. Also die Vertretung eines Absoluten in der Form eines geoffenbarten schriftlichen Textes mit einem einzelnen monotheistischen System ist die eine der großen Entwicklungen, die sich durch das Abendland durchziehen, bis in die westliche Gegenwart und in säkularisierter Form fröhliche Urstände feiern, zusammen mit der Suche nach dem Absoluten in der jedenfalls so im Abendland aufgenommenen Ideenlehre des Platon und anderen griechischen erkenntnistheoretischen Konzepten. Und dieses ist die Linie, die eben im Mittelalter dann Scholastik heißt. Und das ganz Tragische scheint mir zu sein, dass wir alle nicht deutlich genug sehen, weil wir uns immer entweder mit Mittelalter, vielleicht auch gar nicht, oder Neuzeit beschäftigen, dass die Aufklärung zunächst sich zwar gegen die dogmatischen, wirklichen Positionen an den Fakultäten und Kirchen und in den absolutistischen Institutionen gewandt hat, aufgestanden ist gegen sie, mit all dem bewundernswerten Mut, den von uns nur wenige aufbringen, unter wesentlich geringeren existenziellen Nöten, jedenfalls Risiken in dieser Hinsicht. Aber sie hat natürlich die Instrumente, die Denkinstrumente, weitgehend unkritisch aus dieser Tradition übernommen. Und daran zu arbeiten, scheint mir eine Aufgabe zu sein, die sowohl eine Revision der Metaphysik erfordert, die Dinge aus dieser Absolutheit, die ja dann auch noch durch die Topographie diesseits, jenseits radikalisiert worden ist, als auch erkenntnistheoretisch abzulegen, als auch gesellschaftstheoretisch. Ich denke, dass Adorno sehr viele Elemente, gerade auch für das Letztere, uns geliefert hat, indem er seine gesellschaftstheoretische Kritik immer mit der Reflexion auf das Geschehen zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und ihrer Welt gelenkt hat. Er ist nicht jemand, der akzeptiert hat, eine Revolution, die einen neuen Menschen machen will. Das ist ein anderes dieser Absolutheitsphänomene, eine der Metastasen dieser alten Absolutheitsfanatik. Wenn einige mindestens in der Gegenwart, zum Beispiel Wolfgang Welsch, nun postmoderne so verstehen wollen, dass der Aufklärungsanspruch der Moderne fortgesetzt und zwar auch als Selbstreflexion, als Aufklärung der Aufklärung über sich selbst an diesen Stellen fortgeführt wäre, dann will ich es gern zufrieden sein. Ich sehe auch da wieder eine Ambivalenz mit sehr vielen anderen, ganz anders gerichteten Strategien, die gerade dem auszuweichen versuchen. Ich habe zunächst von mir her Ihnen versucht, dieses Feld da ein bisschen deutlich zu machen, um dass es mir im Anschluss und in der Arbeit mit Adorno geht, an einem Kreuzweg von Philosophie und Anthropologie, von Ästhetik und eben auch von Ethik. Denn das sollten wir mal in die gegenwärtige Debatte auch werfen. Der Primat des Objekts ist eine ethische Forderung der Erkenntnistheorie und sie hat ihre ästhetischen Konsequenzen, nämlich der Aufforderung zu solch einer Phänomenologie, die wirklich weiß, uns hilft zu wissen, womit wir es denn wirklich zu tun haben könnten uns gegenüber. Die Bescheidung, die Selbstbescheidung im Akt der Erkenntnis selber, das ist Ethik. Nicht, wenn man merkt, das geht irgendwo schief und da muss man vielleicht irgendwo mal irgendwas wieder weglassen oder eingrenzen oder einsperren. Ethik aus dieser Grundhaltung zu entfalten, das glaube ich ist auch eine Dimension, die wir hier finden und an der es weiterzuarbeiten, auch gerade gegen die etwas merkwürdigen anderen Tendenzen der Gegenwart lohnen würde. Ich möchte an der Stelle das öffnen. Du hattest mich aufgefordert, vielleicht zwei Beispiele aus meiner eigenen Arbeit anzuführen. Das würde ich dann, wenn es sich ergibt, gerne noch tun. Ich habe da etwas vorzuschlagen, aber vielleicht ist es doch jetzt erst einmal wichtiger, über diesen Zusammenhang miteinander zu sprechen.